Vater, du sagst, wärst ein weißer Mann. Für mich bist du nie da gewesen wie der Weihnachtsmann. Ich höre mir nicht mehr deine Leier an. Geh zu deinen Freunden und feier, Mann. So wie jeden Tag ist es auch heute so. Warte ich auf einen Anruf oder SMS. Du denkst nur an Träume, Sohn. Du läufst an mir vorbei wie der Wind. Ich hab deine Augen, doch es macht mich blind. Ich bin gewachsen und du bist in meinen Augen noch ein Kind. Werd mal erwachsen. Ich hab gesagt, du bist kein Vorbild für mich. Und jetzt weiß ich, dass du es bist. Denn ich werd nie so wie du. Hör mir gut zu. Vater unser, vergib uns seine Sünde. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand. Vater unser, vergib uns seine Sünden. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand. Irgendwann steh ich vor sein Grabstein und denke mir, das darf nicht wahr sein. Glaubst du, ihm gefällt mein Anzug? Könnte er ihn doch sehen, wie schick ich vor ihm steh. Im Gesicht Papas Tränen, ich werde dich nie vergessen. Trauer wird nie vergehen. Ich wollte so viel von dir lernen, doch sehe dich von der Ferne. Wie gerne hätte ich deine Herzwärme in meiner Brust. Warum gehst du? Sag nicht, dass du musst. Oder hattest du Lust? Bitte sprich mit mir, sei nicht da, sei hier. Ich halte es nicht aus, ich will zu dir. Es tut so weh, dass ich kein Lachen habe. Ich hab nur eine Frage, was hat er, was ich nicht habe? Vater unser, vergib uns seine Sünden. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand. Vater unser, vergib uns seine Sünden. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand. Vater unser, vergib uns seine Sünden. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand. Vater unser, vergib uns seine Sünden. Den Hass, den ich spür, hat so seine Gründe. Vater unser, reich mir deine Hand. Mit Blut schreibe ich an die Wand.